Wie und auf welchen Umwegen der Mann den Übergang zur Vereidigung und zur Knebelung deutscher Wehrkraft finden wird, wissen wir nicht. Es ist auch recht nebensächlich. Eines aber wissen wir auf das Bestimmteste. Wird diesem Manne nicht das Handwerk rechtzeitig gelegt, werden die jugendlich gläubigen und vertrauensseligen Gemüter nicht bei Zeiten gewarnt, so stehen wir wieder einmal vor einem altvertrauten Phänomen. Zions Abgesandter an der Spitze deutscher Verbände, beliebtester Vertrauensmann, alle Fäden in seinen Händen zusammenlaufend, eingeweiht in alle Pläne, Beratungen und Entschlüsse der deutschen Jugend, an der Quelle sitzend und sie verstopfen oder zu vergiften, sobald es ihm genehm ist. Deutsche Jugend, deutsche Studenten und alle, denen die deutsche Sache am Herzen liegt, lasst euch warnen. Der Name dieses Mannes ist Frederico Haft. Ob er sich euch gegenüber Friedrich nennt, ist uns unbekannt. Wie er die Weltsprache als Bindemittel zwischen den Völkern in Einklang zu bringen versucht mit dem deutschen Empfinden, ist uns unbekannt. Wann und ob er euch zu vereidigen versucht, niemals eine Waffe zu gebrauchen, ist uns unbekannt. Aber eines wissen wir. Wird ihm und seinesgleichen nicht also gleich und im Anbeginne das Handwerk gelegt, so steht bald allüberall Zion an der Spitze deutscher Bewegungen, will sagen deutscher Ohnmacht und Todeserstarrung. Darum hinaus mit solchen teuflischen Verführern und Verderbern unseres Volkes. Deutsches Volksblatt Wien, 27. November 1920. Dies für den Deutschen allerbefremdlichste Moment nun aber, dass der Abkommandierte nicht nur im deutschen Lager, sondern sogar an führender Stelle tätig ist, muss vor allem dem über solch ungeheuerliches und unglaubwürdiges Phänomen verdutzten und verstörten Deutschen zu klarer Einsicht gebracht werden. Auch hier werden die Weisen von Zion uns zahlreiche Fingerzeige geben, und wir wollen nunmehr nur noch aus eigenstem Erlebnis darzeigen, mit welch ungeheuren Machtmitteln der Druckerschwärze Zion immer wieder durch faustdick aufgetragenes Lügen, durch Schwindelmanöver und Schwindelberichte den ahnungslosen Deutschen über einen gefährlichen Widersacher so lange verwirrt und täuscht, bis er diesen um allen guten Glauben der Seinen gebracht und betrogen hat. Als der Verfasser im Winter 1921 die 4 Vorträge »Deutschland oder Zion« an der Universität Wien abhielt, da leistete sich die zionistische Wiener Morgenzeitung einen Vortragsbericht, der wegen seiner Unverfrorenheit und der überwältigenden Sorgfalt, mit der es vermieden wurde, auch nur die kleinste Wahrheit in dem Berichte anzunehmen, wohl als Beispiel für Zions Kampfweise eine Stelle in diesem Buche verdient. Wenn Zions Weise psychagogische Einsicht lehrt, dass unverfroren vorgebrachte Dinge schwarz auf weiß bei den Lesern und wären sie noch so misstrauisch und skeptisch die ungeheure Suggestion und Überzeugungskraft aller Druckerschwärze ausüben. Dass die Judenschaft in diesem Falle gezwungen wurde, meine Berichtigung abzudrucken, bildet leider eine Ausnahme, dank der arischen, vollständig unbegründeten und schlecht angebrachten Verächtlichkeit, mit der man sich in Fällen, wo Lügen zu blödsinnig und himmelschreiend sind, von derartigen Angriff abzuwenden beliebt. Nichts verfehlte als dieses. Denn lässt man Zion eine derart erbärmliche Stinkwaffe in den Händen, so wird alsbald dafür Sorge getragen, dass all jene für den angegriffenen maßgebenden Kreise, die ansonsten ein derartiges Blatt niemals zur Hand nehmen, davon Kenntnis erhalten und mit dem Hinweise auf den widerspruchslos hingenommenen Bericht unschwer in gutgläubige und mithin dem Angegriffenen feindlich Gesinnte verwandelt werden. Die deutsche Fantasielosigkeit, die sich niemals auszumalen weiß, wie in solchen und ähnlichen Fällen fieberhafte Geschäftigkeit dafür Sorge trägt, dass widerspruchslos hingenommene Verleumdungen an die richtigen Stellen gelangen, feiert hier und in ähnlichen Fällen Zions Triumphe. Und so sei denn jener schöne Vortragsbericht mitsamt der darauf erfolgten Berichtigung nachstehend wiedergegeben. Erstens, Fantasien eines Verrückten. Die Wiener Antisemiten haben schon lange das Fehlen einer jüdischen Führung empfindlich beklagt. In der letzten Zeit ist es ihnen gelungen, in dem getauften Arthur Trebitsch so etwas wie eine jüdische Größe zu entdecken, die ihnen die Schwächen des Judentums enthüllen soll. Wir begegnen seinen Faseleien schon seit geraumer Zeit im Hugelmannschen Deutschen Volksblatt, das seinen Gewehrsmann als bekannten Schriftsteller feiert. Jetzt hält er auch Vorträge in einem Hörsaal der Universität, deren Wiedergabe in dem zitierten Blatt uns aber in vielen Punkten unverständlich war. Das Rätsel löst sich so, dass Trebitsch die Referate über seine Vorträge Deutschland oder Zion selbst verfasst. Es liegt uns jetzt ein von einem Teilnehmer dieser Vorträge gefertigter Auszug der Enthüllungen des Trebitsch vor, die ihn als einen unheilbar Irrsinnigen erscheinen lassen. Am Dienstag hielt er im Hörsaal 25 der juridischen Fakultät vor etwa 250 Personen den dritten Vortrag. Was dieser Mann über die Juden zu enthüllen weiß, ist charakteristisch für seine Einschätzung der geistigen Kapazität der Wiener Antisemiten. Es gibt keinen Unsinn, den er seiner Hörerschaft nicht als bewiesen und feststehend vorführen würde. Die Kinder, sie hören es gerne. Wir möchten aus seinen Erzählungen hervorheben, dass Trebitsch seine Vorträge nicht fortsetzen will, solange dem sozialdemokratischen Abgeordneten Dr. Dannenberg nicht dasselbe geschehen ist, was der Dr. Adler an Stürck getan hat. Er scheint aber auch der Regierung, die er christlich-soziale Zionistenregierung nennt, gram zu sein. Wenigstens verlangt er von der Bruderschaft Tyrolia, sie solle die Regierung stürzen und am 1. Februar im selben Hörsaal darüber berichten. An diesem Tage werde nämlich Dr. Wichtel, Trebitschs Freund, mit dem er gemeinsam die Freimaurer verfolgt, ein Referat halten. Die Wiener Postdirektion habe, wie Trebitsch erzählt, von den Weisen von Zion Geld erhalten, um diesen alle in Österreich geschriebenen Briefe zur Zensur, Herr Werner von der Technischen Union kommt also schon zu spät, auszuliefern. Diese Weisen horchen von der Börse aus sämtliche Telefongespräche ab. Trebitsch greift aber noch höher. Der Präsident Heinisch ist ein Freimaurer. Aber Wichtel und Trebitsch werden mit ihm schon fertig werden und fürchten beide weder den Staatsanwalt noch den Psychiater, weil beide jederzeit gerne bereit sind, Märtyrer ihrer Idee zu werden. Ein schreckliches Schicksal erwartet den Dr. Hugelmann. Trebitsch weiß das. Nämlich, Dr. Friedrich Adler habe mit den Weisen von Zion die Ermordung Hugelmanns verabredet und die Staatsanwaltschaft habe den Zionisten die Versicherung gegeben, dass dem Dr. Adler nichts geschehen werde. Der Vortrag klang in folgende Parole aus. Sämtliche Ostjuden, Sozialisten und Kommunisten jüdischer Rasse sind zu ermorden und die Diktatur der nationalsozialistischen Jugendvereinigung Tyrolia ist aufzurichten. Dieser Trebitsch, der im Januar 1909 aus dem Judentum ausgetreten ist, stammt von gutjüdischen Eltern. Er hat sich, wie uns erzählt wird, von einem magyarischen Bauern namens Josef Litzkei in Abiezenko adoptieren lassen und führt auch dessen Namen. Er selbst erzählt von sich, dass er in Deutschland durch 4 Monate in psychiatrischer Untersuchung stand. Er könne sich an der Politik nicht aktiv beteiligen, weil die Juden in Deutschland durch die Regierung ein Gesetz herausgeben ließen, dass ein geheilter Geisteskranker nie Politiker werden könne. So sieht ein geistiger Zeuge der Wiener Antisemiten aus. Wiener Morgenzeitung, 28. Januar 1921.